Zum Tag der Sonne gab der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Arabischen Republik Syrien in der TVRK, Damman Suleiman, am 12. April in seiner Botschaft ein Essen. Ri Su-jung, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche waren dazu eingeladen. Die Mitarbeiter der syrischen Botschaft waren dabei zugegen.